Tiefen Frieden fand ich, den ich niemals gekannt, Freude, die diese Welt mir nicht gibt. Seit zu Jesus ich kam, seit mein Leben er nahm, bin ich glücklich, weil er mich so liebt. Weil er mich so liebt, weil er mich so liebt, will Jesus ich dienen, solange ich leb. Froh zeigen von ihm und treu zu ihm stehen, weil Jesus, weil er mich so liebt. Keine Macht dieser Welt kann uns scheiden von ihm, ob es Krieg oder Leiden hier gibt. Unvorstellbare Kraft, die uns Siege verschafft, gibt mir Jesus, weil er mich so liebt. Weil er mich so liebt, weil er mich so liebt, will Jesus sich dienen, solange ich leb. Froh zeigen von ihm und treu zu ihm stehen, weil Jesus, weil er mich so liebt.